16. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Weihnachtsbäumlein von Christian Morgenstern. Es war einmal ein Tennelein mit braunen Kuchenherzlein und Glitzergold und Äpflein fein und vielen bunten Kerzlein. Das war am Weihnachtsfest so grün, als fing es eben an zu blühen. Doch nach nicht gar zu langer Zeit, da stand's im Garten unten, und seine ganze Herrlichkeit war, ach, dahingeschwunden. Die grünen Nadeln waren verdorrt, die Herzlein und die Kerzlein fort. Bis eines Tags der Gärtner kam, den fror zu Haus im Dunkeln, und es in seinen Ofen nahm. Hei, tat's da sprühen und funkeln, und flammte heim und himmelwärts in 100 Flämmlein an Gottes Herz. Ende von Das Weihnachtsbäumlein.